Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Ja, genau, zum 14. Yeah, es ist wieder soweit. Wir schreiben Sonntag. Das stimmt überhaupt nicht, es ist Freitag. Ja, ja, weil er wird am Sonntag released. Genau, er wird am Sonntag released, aber heute ist Freitag. So, indem dass wir jetzt sehr knapp bemessen sind von der Zeit, ist irgendwas Schönes passiert die letzten Tage für dich? Ja, ich habe heute wunderbar gespeist. Ein Buttersemmel, so wenig wie Zutaten dabei sind, so gut kann es auch sein. Ja. Es war einfach als Frühstück so gut, dass ich nur ein Essen haben müssen und dann noch eins und dann das gleiche nochmal mit Fleißern. Okay. Also 6 Gebäckstücke. Was? Ja. Ich habe viel Hunger gehabt. Ja, scheint so. Was ich ganz interessant gefunden habe, er hat mir zwar sehr geschmeckt, du hast halt einen fertigen Spinatstrudel gemacht. Und wie aber halt mein Einkaufstraining mit meiner Patientin am Vormittag gehabt habe, hat sie mich gefragt, würden Sie diesen Spinatstrudel empfehlen? Also nein, da habe ich ihn einmal als Negativbeispiel genommen, dass man den nicht kaufen sollte. Aber ich habe es irgendwann sehr genossen, aber ich habe es ziemlich lustig gefunden, als ich dann gleich den daheim bei uns in der Tiefkühltruhe entdeckt habe. Da merkt man wieder, wie wenig Produkte es eigentlich am Markt gibt. Ja, aber es gibt schon gute. Ich habe den Knoblauch-Tipp sehr gut gefunden, den es dazu gegeben hat. Aber jetzt müssen wir sich, glaube ich, einmal auf die Thematik konzentrieren. Um was geht's halt? Hast du das Thema gemerkt? Speisen im Genderwahn. Also das heutige Thema ist Speisen im Zeichen der Geschlechter. Ach, genau, also. Genau. Und weil ja Frauen normalerweise in Führungspositionen, wie ja dieser Podcast auch ist, so unterrepräsentiert sind, haben wir gedacht, ich habe immer halt weibliche Verstärkung und wir haben das erste Mal in der Folge 14 einen weiblichen Gast und das ist die Katharina. Hallo! Katharina, möchtest du dich gern selber vorstellen? Ja, voll gern. Ich bin die Katharina, ich bin Sozialarbeiterin und arbeite in einer Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen. Genau, und weil es hier halt um Geschlechterrollen geht, haben wir uns gedacht, da ist die Katharina die Expertin, die Einzige, die wir kennen und die wir Frauen kennen. Und deswegen bist du perfekt geeignet. Wenn es uns kann, dann ist uns Frauen nicht kennen. Freut mich. Prinzipiell können wir jede Frau fragen, aber ich glaube, es ist gut, wenn man da wen hat, was da Kompetenz mitbringt. Genau. Okay, Katharina. Besonders XX-Chromosom. Das ist der entscheidende Qualitätsfaktor in der heutigen Sendung. Und schon halte ich mich zurück. Nein, es wird überhaupt. Ich finde, als allererster Punkt ist, ich liebe dich, obwohl du ein Mann bist. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, der Geschlecht. Ja? Ja, genau. Also, ja, voll. Katharina, hast du schon mal überlegt, mit was so männliches Essverhalten assoziiert wird? Überlegt nicht wirklich. Ich habe mich, jetzt natürlich ein bisschen damit beschäftigt, genau, für den Podcast. Ein bisschen eingelesen. Und ja, Männern wird, glaube ich, schon eher zugeschrieben, dass sie gern viel Fleisch essen. Und Fleisch ist ja auch irgendwo das Symbol der Stärke und Macht. Ja. Und ja. Und da habe ich mir dann eigentlich vieles gelesen, aber ich mir gedacht, wir sind eigentlich beide mit einer sehr speziellen Gattung des Mannes liiert. Wir sind beide Vegetarier. Ja. Oder? Der Benedikt ist doch auch Vegetarier, ja, oder? Mhm. Gell schon, ja. War sogar eine Zeit lang vegan. Ja. Mhm. Und das gibt es eigentlich unter den Männern so gut wie nie. Habe ich. Also es wird schon irgendwie mehr, habe ich das Gefühl. Aber es sind mehr Frauen, glaube ich, auch Vegetarier. Voll. Mhm. Ja, was ich so gefunden habe, ist halt, dass eben dieses deftige, stark gewürzte, stark geröstete, ölige Speisen. Grillen. So, ja, Grillen. die einzige Koform, die typisch männlich ist. Weil da kommt nämlich der Neandertaler im Mann aus, oder was? Mit der Grillzange am Sonntag hinterm Reihenhaus auf dem frisch gemähten Rasen, der natürlich vorher die Frau gemäht hat. Und dann bringt sie das Teller raus und er kann grillen sein Fleisch. Aber nicht, dass der Paprika aufgelegt wird. Jetzt haben wir bei dem Thema, ich wiederhole mich. Ja, grillen haben wir schon gehabt. Und die Salate machen auch meistens die Frauen. Genau. Und das Brot. Und die Soßen auch. Und das, ja, und die eigentlich die meiste Hocken bleibt dann auch wieder bei der Frau. Nein, aber der Mann hat gegrillt. Am Sonntag kocht der Mann. Und ja, dann nehme ich das Fleisch. Das sind natürlich Klischees. Das sind Entschuldigung. Ja, aber dieser Podcast ist halt nur Klischee-behaftet. Es geht nur um Klischees. Nein, ich kenne, also voll viel. Du magst ja gern grillen, oder? Ja. Genau. Ja. Greifst du auch gerne selbst zur Zange? Nee, tatsächlich nicht. Das lässt du lieber machen. Das lass ich lieber machen. Und ist mir aber egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Nee. Ja, aber es kriegen ja voll viele Frauen. Also es wechselt sich ja auch voll ab. Mhm. Ja, das ist was, was ich noch nie verstärkt kenne, das Grillen. Ich glaube, wir haben ja nie gegrillt, wie ihr Kind war. Mhm. Ich glaube, das warum verstehst du das nicht? Ja, ich verstehe das einfach nicht. Naja, also... Also so weiblich assoziierte, es war halt, das ist ja immer dieses Gesunde, gell? Das ist ja. Salat und der Fitness-Teller. Ja, genau. Also die Auswahl von diesen Nahrungsmitteln, von den Weibchen ist ja eher so, dass halt das immer gesundheitsbezogener Aspekt im Hintergrund mitschwingt. Irgendwie. Ja, und aber trotzdem auch Schokolade, finde ich. Süßigkeiten. Ja, genau. Also süß wird ja typisch der Frau zugeschrieben. Mhm. An vorderster Stelle. Mhm. Und Frauen sagen halt irgendwie Essverhalten, was näher zu diesen propagierten Nahrungsidealen halt rankommen. Ja. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Form dieser Leistungsgesellschaft, über den sie die Frauen definieren können, das einzuhalten. Deswegen, was zum Beispiel bestimmt ist, dieser höhere Konsum von Obst und Gemüse bei Frauen. Also der ist auch belegt und halt auch dieser übermäßige, also hohe Verzehr von Alkohol und Fleisch bei Männern. Mhm. Also denken kann eben diese, weil wir dürfen es ja sagen, du kommst aus Deutschland. Ja. Eben so hat die deutsche Verzehrstudie und der österreichische Ernährungsbericht gezeigt. Mhm. Genau. Du kommst nicht aus Deutschland, gell Thomas? Ja. Nein. Voll. Spielen Aspekte wie Kaloriengehalt hier eine Rolle? Nein, überhaupt nicht. Ich lese mal Sachen also bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mich kennengelernt haben und dann ich meine Ernährung ein bisschen überdacht habe, habe ich mir nie quasi irgendwo hinten auf einer Packung angeschaut, was da drinnen ist. So nicht, du isst das ja. Ja, sondern auch geschmeckt. Ja. Mhm. Und das ist halt schon, was du halt vielleicht in diesen Studien so ein bisschen gefunden hast, eher so das Männliche. Und es schmeckt dann gut ausschaut und. Beginnt der Spruch von deinem Papa nochmal geschehen. Was dann schmeckt, das ist gesund für mich. Also was mir schmeckt, ist gesund für mich. Ja. Oder man dann hat sich dann den Schlagobers auf den Kaffee drauf. Wirklich mit diesem. Mit dem billigen. Ja. Mit dem billigen. Habt ihr so einen mit Gas, so einen Schlauch oder was? Also aha. Ich habe den nicht daheim, nee, okay. Aber ich habe jetzt auch den Deutschland. In Deutschland gibt es den daheim, ja. Habt ihr den in Deutschland schon? Sonst ist er dann exportiert. Ja, genau, über Grenzschmuggeln. Ja, okay. Jetzt wo die Deutschen die Grenzen dicht machen, ist geil. Dann wird das zur Exportware. Mhm. Aber den gibt es ja so mit Milchschaum. Okay. So zum Abschäumen. Weil der wird nämlich voll ranzig, der fängt dann immer zum Schimmeln an. Da drinnen. Milchschaum, das kenne ich nicht. Nein. Das habe ich mir eine Zeit lang mal ganz gern gekauft. Mhm. Aber dass Männer mehr Alkohol wie Frauen trinken, ist das so, würde ich jetzt eigentlich sagen, dass ja, das so ein Klischee ist? Das sagt sogar wie heißt es? Die Statistik? Ja, nein, aber dieser. Die Sina meinst du, unsere Nachbarin? Oder wie? Oder Frau Katharina? Oder was meinst du? Nein, diese Ernährungs-, wie heißt denn das? Diese Ernährungsempfehlung quasi, was man. Ernährungspyramide. Ja, aber die Ernährungsempfehlungen so von diesen. Ja, die tägliche Ration. Genau, ist ja auch die doppelte Menge beim Mann als bei der Frau empfohlene Tagesmenge. Ah, oh, du warst mir wirklich zu, wenn ich da war. Ja. Und wie viel Gramm sind das? Ja, 120. Das ist 120. 120. Das sind 120. Du übersteigst das Ganze, ich meine, was geht denn mit dir? Das sind 20, du übersteigst das Ganze sechsfach. Okay. Das ist vielleicht deine maximale tägliche Verzehrsmenge, die ich erfahren habe. Hast du das mitgekriegt am Mittwoch? Nein. Der Thomas war anscheinend nur bei unserem Nachbarn und hat sich da voll. Voll laufen lassen, weil ich am Mann bin. Und so deswegen habe ich das so laut den Studien genauso gemacht. Das mit meiner 120 Gramm Alkohol pro Tag. Wie viel das ist? Ja, die sechsfache Menge. Das sind sechs Bier, das schaffst du locker. Ja. Das stimmt wirklich. Oh mein Gott. Machen wir so, machen wir jetzt, wo wir beide Urlaub haben, könnten wir eigentlich doch auch ins Kloster gehen. Ja, voll. Katharina, gehst du mit? Das wäre eine ganz gute Alternative. Ich habe aber auch kein Problem mit dem Alkohol. Ich habe keinen Kloster, haben sie einen guten Wein. Bier. Ja, und Bier. Also, die Frauen. Ich vertrage da irgendwie immer schlecht den Alkohol. Ja, umso öder ich werde. Umso mehr, dass man trinkt. Du trinkst ja fast gar nichts, gell? Ja. Du kriegst immer Kopfweh, oder? Nein, mir wird voll schnell schlecht. Ja. Da muss ich mich übergeben. Ach, das ist nur ein Klischee. Ja, aber Hintergrund, um eher auf unser Thema zurückgekommen ist, ja. Warum es unterschiedliche Essverhalten gibt, gibt es ja diesen, du hast das glaube ich auch recherchiert, diesen physiologischen Unterschied zwischen Mann und Frau, also der körperliche Unterschied. Mhm. Wobei ich gelesen habe, dass das nicht wirklich nachgewiesen werden konnte. Genau, ich halte das auch für einen ziemlichen Schmafu. Ja. Also, das hängt einfach nicht dann mit Körpergröße, Betätigung und... Und trotzdem kann eine 1,85 große Frau einen höheren Energiebedarf haben, wie ein Mann, der vielleicht 1,50 oder 1,55 groß ist. Das ist halt das. Also Körperphysiologie schon, aber das beschreibt halt noch lange nicht, wieso es so einen Geschlechtsunterschied gibt zwischen dem Essverhalten. Naja, weil es halt einfach soziokulturell bedingt ist. Da hast du so viele neue Wörter gelernt. Ja, das habe ich vorher schon mal gelernt. Ja, voll gut. Wenn ich so viel Blick kriege in der Gesellschaft, dann wieso soll ich das dann anders machen? Ja genau, weil dieser kulturelle Aspekt schon allein der Unterscheidung, was essbar und was unessbar ist. Was würdet ihr was würdet ihr essen, was so in anderen Kulturen als essbar gilt? Regenwürmer. Regenwürmer? Ja. Katharina? Puh. Fällt mir gar nichts ein. Seegurke, ja, das ist einfach. Seegurke, also oder Seeigel? Insekten nicht. Insekten nicht? Ich bin die eklig, ja, und ich esse ja kein Fleisch. So. Affenhirn. Ja, das ist ziemlich. Ja, ich weiß nicht, so mit den Insekten, das ist rein kognitiv, verstehe ich das total. Aber. Ich weiß nicht. Es würde eh noch auf uns zukommen. Ja, hoffentlich. Die Entomophologie, das ist schon ganz cool. Aber, nein. Aber diese Ernährungsgewohnheiten, die sich ja dann entwickeln, zeigen ja einfach auch, dass wir uns vielleicht, dass wir uns halt auch eindeutig halt auch voneinander unterscheiden wollen, dann zeitweise. Dass wir eben zu den Weibchen oder zu den Männchen gehören und uns gar nicht so abgrenzen. Mhm. Ja, also allgemein glaube ich, sie fühlt da in den letzten 30, 40 Jahren, was so eine Ernährung betrifft. Weil selbst innerhalb von den Geschlechtern es viel mehr Auswahl gibt und, oder viel mehr Auswahl ist. Deswegen gibt es jetzt auch viel mehr Auswahl bei den Geschlechtern. Stark. Ja, die Nahrung, also die Preise haben sich ja auch verändert, oder? Mhm. Nahrung wird immer billiger. Das, was wir prozentual von unserem Einkommen her ausgeben. Mhm. Und Fleisch war ja früher sehr teuer, oder? Mhm. Vielleicht haben es deswegen auch mehr Männer gegessen? Ja, voll. Ich habe da nämlich einen ziemlich coolen Zeitungsartikel dazu gefunden, der eben dieses Stereotyp, warum eben Fleisch so männlich kodiert ist, recht gut beschreibt, weil so ein richtiger Mann, wie du schon gesagt hast, eben dieses... dass er sich so gut als, dafür eignet, mir als männlich zu statuieren, weil natürlich es ja so eine Esshierarchie gibt, wie du schon erwähnt hast. Mhm. Und Männer heben sich natürlich dann davon ab, wenn sie nicht essen, was Frauen, Alte oder Kinder essen. Mhm. Und was eignet sich besser, als wie ein Tier in sich aufzunehmen? Und ja, irgendwie, indem, dass ich diese Fleischdossen im Supermarkt kaufe. Ich kaufe, die ist voll billig, die kostet weniger wie ein Kohlrabi, aber ich kaufe es. Und indem, dass es mir leisten kann, sagt es schon, ich habe den Kampf mit dem Tier gewonnen. Ich habe es erlegt. Oh, ist das traurig. Ja. Und ich glaube, es geht nur um dieses Erlegtheitsgefühl. Wie fühlst du dich da, Thomas? Gut. Achso, ja, du kaufst eh nie ein Fleisch. Darf ich noch kurz ja, was erklären? Immer. Weil das sieht man ja nicht beim Podcast, dass du vorhin, als du gesagt hast, der richtige Mann. Ja. Anführungszeichen gezeigt. Achso, ja, genau, ich habe Anführungszeichen. Ich habe Gänsefüßchen vor. Ja. Danke. Ja, weil ich finde, wir sollten uns Katharina öfters einladen, weil sie deutet uns darauf hin, wenn wir in Klischees sprechen. Und das machst Fehler, du nie. Und wenn wir Fehler machen. Ja, das stimmt. Das ist gut. Das ist irgendwie toll so. Gemacht, Katharina. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen wie so. Alarm! Das ist voll gut. Da überdenken wir eigentlich unsere Gesprächssituation im Podcast einmal wieder ganz neu. Ja. Also ich finde es ja ganz cool, der Mythos der Einverleibung der animalischen Lebenskraft. Ja, da gibt es voll viele Mythen davon. Das Rinderblutdränger und sich eine Sache, ja. Dass dann die Stärke des Mhm. Und deswegen essen wir seine Hoden. Ja, voll wegen der Manneskraft. Und ja. Da gibt es ja in China die wildesten und zahmigsten Sachen. Gell? Das ist ja, glaube ich, Blauwalpenis getrocknet zum Umhängen oder irgend so ein Blödsinn. Okay. Glaubst du, das hilft was? Ja, Katharina? Hast du da schon mal was gehört? Was du denn wirklich umhängst, ist, glaube ich, eher so ein bisschen abschreckend. Nee, aber Rinderhoden sind doch auch in, ich möchte jetzt keine Werbung machen, in diesem bekannten österreichischen Energy Drink. Das ist wahrscheinlich ja, das Taurin, ja. In jedem Energy Drink. Mhm. Stimmt, das Taurin, aber. Und diese Energy Drinks, vor allem der eine, der ganz bekannte, da wird die Werbung ja auch sehr auf Männer ausgelegt. Ja, weil es oft sehr übersexualisiert ist, gell, mit den Frauen, oder? Oder auf welche Werbung spielst du? Diese Cartoon-Werbungen. Das stimmt eigentlich. Weil letztens, jetzt haben sie ja die jetzt mit die zwei Wölfe, mit die Schaf und die Schafe unten im Publikum, die sind ja eher weiblich dargestellt und der auf der Bühne ist ja männlich. Mhm. So. Das ist mir nicht aufgefallen. Na, schauen wir es schon. Ja. Ich schaue noch viel mehr fern wie du. Ich glaube auch. Keine Qualitätsmerkmal. Genau. Und die Kodierung des menschlichen Fleischverzehrs deutet halt einfach auch darauf hin, dass die Männer dann unendgültig eben die Herrschaft und die Unterwerfung der Natur geschafft haben. Was alles so ein Kauf von so einem Plastik-Dezal eigentlich dazu da so irgendwie auslöst, dann so Urgewalten. Ja, ist es psychologisch bewiesen, dass dieses Gefühl ausgelöst wird? Natürlich kommt es so irgendwie hin, man kann sich so die Logik zusammenbauen, aber. Ich glaube, dass das eine Richtung ist, aber ich glaube nicht, dass das auf jeden Mann zutrifft. Mhm. Weil die stört es ja auch nicht, wenn du jetzt keine Buttenbrust kaufst. Sondern. Ja, stört mich schon an der Kasse. Wirklich? Wieso? Ja. Schauen die anderen? Genau, jetzt kommt es. Schauen die anderen Männer? Weiß ich nicht. Du musst mal drauf achten. Nein. Nicht? Das fällt mir nicht an. Wieso nicht? Ja, war nicht so ganz typisch. Einkauf schaut keiner, ich weiß nicht. War mir noch nie aufgefallen. Nicht? Also ich beobachte jeden, der einkauft. Ja, ich schaue schon manchmal kurz an, aber du bist ja. Ich beurteile das auch, was die Leute aufs Förderband legen. Das glaube ich sofort. Manchmal drehen sie sich um und schauen besser. Aber nur manchmal, wenn es laut wird. Was war das letztens, was du einkauft haben? Ich weiß nicht, ich kann mich nur an die Frau erinnern, im Café im Atrium drinnen, glaube ich. Nein, die, was ich einen riesen fetten Einkaufswagen gesteckt hat, der war zum Bersten. Der war wirklich voll. Zum Bersten voll. Und er war genauso groß wie sie und sie hat den Kaffee getrunken, der was halb so groß war wie der Einkaufswagen. Und das hat so arg ausgeschaut. Ja. Es war irgendwie ein bisschen eine Reizüberflutung. Ja. Weil ein Fotograf hätte nicht gewusst, wie es arrangieren sollte. Aber es war schon ein bisschen instinktmäßig. Ja, also sehr viel überproportionale große Portionsgrößen waren von allem, also ganz große Chips und also überall sehr viele Familienpackungen und ja. Ich würde schon ein bisschen gemein. Ja, habe ich nämlich auch. Drüber lustig machen dürfen wir uns nicht. Ich mache mich nicht drüber lustig, es ist mir noch aufgefallen. Also ich beobachte die Menschen, schaue, was sie einkaufen und so und was sie aufs Förderband legen. Ich mache das eigentlich nicht, ich fühle mich eher schlecht, wenn ich was kaufe. Ich glaube, die anderen verurteilen mich dafür. Oh ja, das okay. Ist. Was kaufst du da? Wenn es kein Bioprodukt ist. Okay. ja. Das stimmt eigentlich, über das kann man sich dann auch. Nein, die meisten Sachen denke ich mir. Und meistens ist das einfach nur so, dass man das auffällt und dass ich mir das dann schon anschaue. Aber ich kann mich jetzt gar nicht so an so eine Situation erinnern, wo ich das mache. Und die meisten kriegen es ja gar nicht so mit. Also meistens denke ich es mir eher nur. Du machst das schon geschickt. Nein, aber oft ist es so, man geht zu einer Kasse und man ist wirklich eindeutig der Erste. Und dann auf einmal, so am letzten Meter, beschleunigt die andere Person ihren Schritt und drängt sie so nur vor dir zur Kasse hin. Und dann denke ich mir immer, jetzt Obacht. 1:1, beurteilt, was du da hinlegst. Und dann werde ich schon bissig. Oder zum Beispiel, wenn man mehr mit dem Einkaufswagen von hinten anpumpst. Da ist es meine Macht, das ist ein Einkauf beurteilt. Ja. Ja, genau. Also da muss vorher meistens was vorgefallen sein. Und man muss immer nett zur Kassiererin sein. Ja, das ist ganz wichtig. Auch zum Kassieren. Ja, genau, auch zum Kassieren. Danke, Herr Krippen. Das war mein Part. Ja, naja, was das schon ist, also ich habe einfach das Empfinden, wie du schon sagst, es muss schmecken, dass bei Männern eher so mehr dieses Lustempfinden ist und wir Frauen machen uns eigentlich viel mehr Gedanken oder oft viel mehr Frust darüber. Mhm. Gell? Oder so ein schlechtes Quiz nehmen. Das Gefühl habe ich auch, ja. Und das ist eigentlich was, was wir wirklich eigentlich uns von den Männern abschauen können. Mhm. Auf jeden Fall. Mehr genießen. Gell? Mhm. Nicht viel Gedanken drüber machen. Nicht so viel Werbung anschauen. Aber es ist echt schwer. Ja, es ist wirklich schwer. Ja, und diese bewusste Ernährungswerbung ist eventuell vielleicht eher auf die Frau zugeschnitten, weil es halt eher vielleicht auch darauf reagiert. Ja, die leichten Sachen sind eigentlich immer mehr für die Frauen zugeschnitten. Ja. Mhm. Leitprodukte, für das wird kann man im Holzfällerheim mit Vollbart. Nein. Genau, ja. Überhaupt nicht. Mineralwasser, Milch. Ja, aber ich meine, da gibt es ja diese bekannte Limonadenwerbung aus Österreich, so eine Urlimonade, die Leite ist. Und ich meine, das ist eine ganze Familie und nur die Frau trinkt das. Mhm. Und das ist für mich halt wirklich irgendwie total schräg, was da so von außen auf uns einprasselt. Mhm. Ja. Das ist halt auf alle Fälle ein sehr zweischneidiges Schwert, kommt mir vor. Oder? Wie seht ihr das? Ernährung mit in die Geschlechter ist ja ein schwieriges Thema. Ja, ganz schon. Ja. Es ist wirklich schwierig. Vor allem, weil es dann ein Geschlecht nicht so ausmachen kannst, was sagst du, Mann ist Mann und Frau ist Frau und alles, was es sonst noch gibt, irgendwie jeder ist ein Individuum. Und das wollte ich vorher ansprechen, dass sie viel mehr Leute Gedanken darüber machen, dass sie sehr individuelle Ernährung zusammenstellen wird. Für sie selber und nicht irgendwie mit der breiten Masse mitgehen, weil sie sich abheben wollen. Mhm. Und es ist ja gut, wenn nicht jeder das Gleiche isst. Ja, aber es gibt eine ziemlich gute Geschichte aus meiner Kindheit. Da waren wir Pizza essen und ich habe die Pizza gekriegt und sie war ein bisschen groß, vielleicht ein bisschen auch zu groß für mein kleines Bäuchlein. Mhm. Und meine Tante hat mir ins Ohr geflüstert: Pia, du wirst die wohl nicht ganz essen, du bist doch ein Mädchen. Du wirst dick. Ich habe die ganze Pizza gegessen, weil ich schon nach einem Viertel mir speiübel war. Sehr gut. Und ich bin heimgegangen, wie trächtig, da habe ich Fieber gekriegt und habe dann 14 Stunden geschlafen. Und es war mir jedes Leid wert. Na wirklich, mir ist dick, furchtbar. Naja. Ja, aber das hört man ja auch oft, oder? Bei kleinen Kindern, Jungs. Ist das auch, dass du groß und stark wirst? Ja. Mhm. Das sagt man so einer Frau. Nein. Sagt man das vielleicht nicht so oft? Überhaupt nicht. Da sagt man eher, das ist gesund. Ja. Das ist immer das gesund, dass man das dem Kind schon beibringt, dass es gesund ist. Voll. Ja, deswegen, das muss man voll durchbrechen. Mhm. Gell? Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Dabei nämlich, wenn man sich das anschaut, dass ja Frauen jedes Monat ja so viel von ihrer Körpermasse neu aufbauen müssen, und Männer ja mehr Muskelmasse prinzipiell haben wie Frauen, ist es total, eigentlich total umgekehrt. Frauen müssen eigentlich viel mehr tierische Produkte und viel mehr Fleisch essen, weil da einfach ein intensiverer Eisen- und Eiweißgehalt drinnen ist. Und Männer eigentlich mehr Kohlenhydrate, mehr Beilagen, mehr Kartoffeln, weil die brauchen das ja, damit sie Muskelmasse erhalten. Mhm. Und eigentlich von dem, was in unserer Kultur gepredigt wird, ist eigentlich komplett konträr. Also das stimmt eigentlich so, wenn man jetzt rein von der Physiologie ausgeht, ist das ein kompletter Schmafu. Mhm. Finde ich. Pah. Und deswegen haben, glaube ich, Frauen auch so oft einen Eisenmangel. Und dann kann man sich wieder überlegen, ist die Verdrängung des Fleischkonsums aus der weiblichen Identität nicht da einfach maßgeblich dafür, dass Frauen einen chronischen Eisenmangel haben? Folge, sie sind müder und leichter steuerbar. Oh, Verschwörungstheorie. Ich glaube, das ist wirklich... Ich finde, das ist der Wissensteil. Ja. Das ist der Wissensteil. Er ist gelegt. Ich habe fest daran, das habe ich mir schon lange gedacht. Gerade jetzt ist es mir eingefallen, ich habe schon lange gedacht. Ja, du hast dich selbst zur veganen Ernährung zeitweise entschieden und jetzt vegetarisch. Vielleicht habe ich mich nicht selber dafür entschieden. Das vielleicht war das soziokulturelle Bedingungen. Ja, genau. Das war der Einfluss der Umwelt auf mich. Von die Haberer. Scheißhaberer. Gar nicht, Frauen können ja genauso Druck aufeinander ausüben. Ja, mehr oft sogar. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger, kommt halt drauf an. Ich habe ja auch gelesen in dem Bericht von VÖE, dass das Angebot in Schulmensen und Imbissbuden und so weiter eher Männer und Jungs anspricht als Frauen. Mhm. Was sehr auch spannend ist, weil das heißt, das wird halt, ja, von Kindheit an schon gesteuert, also von... Auftrainiert quasi. Mhm. Und das wäre ja eigentlich total leicht zu beeinflussen. Ja. Dass man einfach mal was anderes anbietet in der Mensa oder wo auch immer. Und wenn man Jugendliche fragt, dann, also das stand auch in dem Artikel drin, der allerdings schon von 2011 ist, wenn du die Jungs fragst, jugendliche Jungs, was sie gerne essen, dann ist es halt schon eher Döner, Pizza, Nudeln. Und wenn du Frauen fragst, dann kommen eher Sachen wie Salat, Obst, Gemüse. Aber dann fragt man wirklich, ob sie es wirklich essen wollen oder ob das die Antwort ist, was erwartet wird, dass sie es sagen. Ja, genau. Ja. Das ist auch das. Genauso wie bei den Burschen auch. Vielleicht essen sie am liebsten ein Schokosoufflé. Ja. Und das wollen sie sich aber nicht, aber es ist ja, sagen wir uns mal ehrlich, aber in der Schule wird dann wahrscheinlich gesagt, es ist schwul. Ja, genau, oder? Traurigerweise. Traurigerweise. Könnte das eine Reaktion darauf sein. Ja, sicher, das glaube ich auch, dass es erwartet wird von den Mädchen, dass sie gerne einen Salat zu essen wollen. Fitness-Salat. Ein Fitness-Salat. Ja, Fitness-Salat. Das Wort schon her. Na. Der Salat hat, der hat so die Muskeln. Ja, ja, oder als würde man dabei joggen gehen, wenn man isst. Also ja, das ist ein Wort, das ist das haben ja immer Rotenstreifen drauf, gell? So auf so einem Fitness-Salat. Ja. Ich kriege Aggressionen. Ich habe früher, wie ich noch Fleisch gegessen habe, voll gerne einen Hühnerstreifen-Salat gegessen. Mhm. Aber wenn der Fitness-Salat-Kasten hat, ich habe den nicht bestimmt. Da hat sich alles in mir verwehrt. Ich meine, ich war nur dick und Fitness. Sicher nicht. Sollen wir zum Wissensteil kommen? Zum zweiten Wissensteil? Ja, genau, weil den Wissensteil, den ich jetzt aufgeschrieben habe, der ist jetzt Fakt. Also das ist spread it out in the world. Genau, das ist jetzt Faktum, Numero uno. Mhm. Der zweite Wissensteil. Ja, genau. Dankeschön für die Einleitung des Wissensteils. Du hast es angesprochen mit den Süßigkeiten. Mhm. Das stimmt ja so. Süßigkeiten sind mehr frauenbezogen, aber... Männer und Frauen essen gleich viel Süßigkeiten. Ja. Und Männer sogar ein bisschen mehr. Ah, oh, okay. Voll. Es ist eher nur Frauen. Hat mich, überrascht mich jedes Mal. Ich lese das zumindest alle zwei, drei Wochen, lese ich das einmal. Mhm. Aber jedes Mal überrascht es mich wieder. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, Süßigkeiten sind ein bisschen neutral. Also das ist jetzt auch keinem Burschen zum Beispiel peinlich, wenn er Schokolade isst. Ja, genau. Und ich glaube, dass das einfach historisch gesehen was anderes war. Weil da hat eben diese Praline oder halt das Süße war doch eher da mehr dieser, ich glaube, dass das auch zurückgeht auf diesen 5-Uhr-Tee, dass der dieses Süße zum Mittag, also am Nachmittag. Ja, auf alle Fälle, jetzt ist es so, wir essen alle gleich doppelt so viel Süße. Ich weiß, ja. Voll. Komm, schauen wir so aus wie immer. Boah. Ja, wir nicht. aber das Gute ist einfach, es ist nur doppelt so viel. Es könnte ja 3- oder 4-mal so viel sein. Von daher finde ich die Entwicklung gar nicht so schlecht. Ja. Überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir kommen schon zum Abschlussteil, oder? Ist schon so weit. Ja. Es ging sehr schnell. Es ging wirklich sehr schnell, aber es ist ja immer eine kurze Zeit. Hey, Katharina, möchtest du noch was sagen? Liegt da noch was auf deinem brennenden weiblichen Herz? Nein, eigentlich nicht, nur danke für die Einladung. Ich sage danke. Ich habe mitgelernt, dass ich mir mehr von deinem männlichen Lustprinzip abschaue. Fressen. Nein, nicht fressen. Ah, genießen. Lust. Lustprinzip. Lustprinzip. Genau. Das möchte ich mir mitnehmen. Genau. Und dieses weibliche Frustprinzip, das finde ich nämlich echt scheiße. Männliche Lustprinzip und das weibliche Frustprinzip. Das wird mir jetzt so lang begleiten. Und ich werde, glaube ich, das nächste Mal beim Einkaufen mir irgendwie schauen, welche Produkte, dass eher mehr auf Frauen und eher mehr auf Männer zugeschnitten sind. Weil irgendwie erkennt man das schon ein bisschen was. Und dann kaufst du aber bitte halt nicht. Ja, voll, hier. Genau. Das Fleisch, alles, was halt eher weiblich ist. Und dann schaue ich an der Kasse, ob ich mir wieder anschaut. Ja, bitte. Mir kommt schon vor, als ob die Leute oft auch unseren Einkauf sich anschauen. Also ich habe letztens ziemlich viel leichte Sachen und leichtes Joghurt und Obst gekauft und so. Es hat ziemlich... Nein, ich habe ein Leitprodukt gekauft, Radieschen und ein Kaugummi, genau sowas. Da bin ich im Posthof arbeiten gefahren auf die Nacht. Und ich habe mir gedacht, ich brauche irgendwas mit in der Nacht, wenn man fahrt wird. Und da habe ich mir halt Radieschen gekauft. Das ist schon ein trauriges Mal. Oh, ich bin mitternachts nicht. Und noch ein Kaugummi. Why not? Also, ihr findet es traurig, mir haben wahnsinnig viele Leute angeschnurrt. Jeder wollte ein Radieschen. Das waren diese Snack-Radieschen, die schon gewaschen sind zum Wasseressen. Ja, das war super. Ja, und dann hat sich der Mann so umgedreht und hat so aufs Förderbundle geschaut und man hat schon gemerkt, er hadert in sich. Soll er zurückschauen? Soll er nicht? Und dann hat er doch seinen Körper hinübergedreht und hat angefangen, mich von den Beinen abzumustern. Und dann hat man gemerkt, dann war er so bei meiner Taille und dann hat er so ganz leicht den Kopf geschüttelt. Und ich glaube, der denkt sich auch bis zum heutigen Tag, dass ich magersüchtig bin. Ja, mit meinem Leitprodukt, mit meinem Kaugummi, mit meinen Radieschen. Aber auf Nacht sollte man immer zu viel essen. Von daher hat das für mich ganz gut gepasst. Du hast ja ein BMI, der was nicht magersüchtig ist. Nein, genau. Von daher, ja, magst du die Verabschiedung machen? Ja, war cool, danke nochmal Katharina. Und an das weite, weite Internetvolk. Tschüdeldü. Ja, okay, das war jetzt ein wirklich gescheiter Schluss. Also, die Klugscheißerin vom Dienst macht jetzt eine kleine Verabschiedung. Es hat uns wirklich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und in 2 Wochen wieder zu, singuläre Person. Wann mal wieder einen Podcast rausschießen, wir haben nur keine Ahnung, um welches Thema das geht, aber es wird bestimmt wieder Femme Fatale sein. Nein, ich weiß auch nicht. Aber auf alle Fälle hinterlasst uns vielleicht einmal eine Nachricht oder schreibt uns eine Mail an dialog@kostenschlechter.at. Abonniert uns und hinterlasst uns eine iTunes-Rezension. Vielen Dank, auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.